Du hast gedacht, ich mache Spaß, aber keiner gelacht. Sieh dich mal um, all die Waffen sind scharf. Hey, was hast du gedacht? Noch vor ein paar Jahren hab ich gar nichts gehabt. Alles geklappt, ja, ich hab es geschafft. Hey, was hast du gedacht? Bringst deine Alte zu nem Live-Konzert mit und danach bläst sie unterm Beifahrersitz. Hey, was hast du gedacht? Jeder muss für seine Taten bezahlen. Doch bis dahin, Digga, mache ich schlapp. Hey, was hast du gedacht? Sie fragen, Jesus, ist das echt, was du rappst? Und alleine für die Frage gibt's direkt mal ein Brett. Bring deine Alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt. Ganz normal, danach landet dann das Sextape im Netz. Jeden Tag ein Problem, das Milieu ist mein Leben. Man kann nicht sehr viele Möglichkeiten wählen. Mach weiter. Entweder langt es für ein schönes, reiches Leben. Und wenn nicht, ist check die Lösung für Probleme. So einfach. Runden im V8 sind hier mein Fitnessprogramm. Alles unter 100k ist für mich nicht interessant. Fahr zur Hölle oder friss mein Schwanz. Egal. Dieser Party treibt mein Business voran. Du hast gedacht, ich mache Spaß, aber keiner gelacht. Sieh dich mal um, all die Waffen sind scharf. Hey, was hast du gedacht? Noch vor ein paar Jahren hab ich gar nichts gehabt. Alles geklappt, ja, ich hab es geschafft. Hey, was hast du gedacht? Bringst deine Alte zu nem Live-Konzert mit und danach bläst sie unterm Beifahrersitz. Hey, was hast du gedacht? Jeder muss für seine Taten bezahlen. Doch bis dahin, Digga, mache ich schlapp. Das Klischee, alle Sachen, die ins Schema passen. Jungs in Lederjacken basteln in Ikea-Taschen. Ein paar Fehler machen, so wachsen die Täterakten. Und bevor sie dich verhaften, schnell die Knete waschen. Nur die Familie, das ist alles, was ich liebe. Du kennst meine Motive, asoziale Attitüde. Seid ihr sicher, dass ich schieße, wenn ich gar nichts mehr verdiene? Sie labert von Gefühle, gar sie kriegt die Krise. Nuts auf der Vitrine, wischen immer ein Glas. Ich sehe die Menschen, die mit Tippen und wird emotional. Der Kontostand stimmt und der Benz ist getankt. Werd ich krank, geh ich Sauna-Club, mach Wellness-Programm. Du hast gedacht, ich mache Spaß, aber keiner gelacht. Sieh dich mal um, all die Waffen sind scharf. Hey, was hast du gedacht? Noch vor ein paar Jahren hab ich gar nichts gehabt. Alles geklappt, ja, ich hab es geschafft. Hey,